Beginn der Zeit ist er auf dieser Welt. Ein Parasit ist unter uns, der Trieb ist von Macht und Geld. Er ist ein Parasit, er lügt und betrügt. Er ist ein Parasit, es gibt nichts, was ihm genügt. Er ist ein Parasit, der Abschau dieser Welt. Er ist ein Parasit, er will nur unser Geld. Sich überall ein Mitschöpf, ja, das ist seine Art. Hat erstmal ein Plan, folgt sofort die Tat. Er ist ein Parasit, er lügt und betrügt. Er ist ein Parasit, es gibt nichts, was ihm genügt. Er ist ein Parasit, der Abschau dieser Welt. Er ist ein Parasit, er will nur unser Geld. Er will die Welt beherrschen und kennt dabei keine Gnade. Was ist er nur für ein Untier? Das ist hier die Frage. Er ist ein Parasit, er lügt und betrügt. Er ist ein Parasit, es gibt nichts, was ihm genügt. Er ist ein Parasit, der Abschau dieser Welt. Er ist ein Parasit, er will nur unser Geld. Er glaubt, er sei der Allerbeste, von ihm schlägt er zurück. Ich werde ihn bekämpfen und dir nicht vor ihm gebückt. Er ist ein Parasit, er lügt und betrügt. Er ist ein Parasit, es gibt nichts, was ihm genügt. Er ist ein Parasit, der Abschau dieser Welt. Er ist ein Parasit, er will nur unser Geld. Der Parasit, der Abschau dieser Welt. Er ist ein Parasit, er ist der Abschau dieser Welt.